Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zur vorletzten Veranstaltung der Reihe Antisemitismus und Krise, organisiert und durchgeführt von der emanzipativen und antifaschistischen Gruppe Berlin und der Gruppe Disparat. Nachdem wir letzte Woche Luise Schirmer begrüßen durften und zuhören durften, die zum Thema Antisemitismus in der DDR sprach, habe ich heute das Vergnügen, Tanja Künzel zu begrüßen und vorzustellen. Tanja Künzel ist vielleicht einigen von euch noch nicht so bekannt und deswegen ein paar Worte zur Referentin selber. Tanja Künzel studierte Soziologie und arbeitet seit Jahren in der historisch-politischen Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus, Erinnerungspolitik, Rassismus und Gender. Unter anderem im Rahmen des Projekts Bildungsbausteine gegen Antisemitismus. Heute spricht Tanja Künzel zur Thematik Sexismus und Antisemitismus. Im Vortrag selbst geht es um die historische Entwicklung und Verschränkung von Geschlechterbildern und antisemitischen Vorstellungen und die Frage, inwiefern diese Bilder noch aktuell sind. Untersucht wird also, welche Bilder von Gesellschaft und Sexualität antisemitische Diskurse produzieren und wie diese Bilder in Beziehung zu jenen stehen, die rassistische Diskurse erzeugen. Nach dem Referat ist Zeit für eine Diskussion und jetzt würde ich das Wort gleich einstellen. Der Verschwundene? Was weißt du das? Achso, genau, und die nächste Veranstaltung von. Geht auch ganz schnell. Ich mache das kurz, glaube ich. Ja, wir wollen nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich in der Propaganda für diese feministische Veranstaltungsreihe, zu der diese Veranstaltung ebenso zählt wie zu der Antisemitismus und Krise, ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Und zwar findet die Veranstaltung, die am 4. April im Tante Horst stattfinden soll, zu Homosexualität und Homophobie in der Neonazi-Szene am 14. April und nicht am 4. statt. Das war's. Okay. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und dass so viele gekommen sind. Ich bin ganz beeindruckt. Und zu dem Vortrag, den habe ich so mal hier vor 2 Jahren gehalten. Und es ist mehr oder minder derselbe. Und es geht eben um Sexismus und Antisemitismus und die historische Entwicklung, Verschränkung. Denn Sexismus und Antisemitismus ebenso wie Rassismus sind ja tief in der bürgerlichen Gesellschaft verankert. Und die Frage nach den Wurzeln dieses Weltbildes führt uns zurück ins 18. und 19. Jahrhundert zu der Durchsetzung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Mit den im 19. Jahrhundert sich durchsetzenden wissenschaftlich begründeten neuen Ansätzen aus der Naturwissenschaft wurde eine neue Grundlage für biologistische Argumentationen geschaffen und die betreffen sowohl den Sexismus als auch den Antisemitismus und den Rassismus. Diese Entwicklungen kulminierten mit der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft im Kaiserreich und sind als Grundlagen des völkischen Gedankenguts bis heute aktuell und auch vereinzelt in anderen Kontexten und Zusammenhängen zu finden. Ich sage jetzt also erst was zum historischen Kontext, dann eben zur Verknüpfung von Antisemitismus und Sexismus im Kaiserreich und dann was zur aktuellen Relevanz. Und wenn ihr zwischendrin Fragen habt oder was nicht versteht oder irgendwie, dann meldet euch einfach. Okay, also zum historischen Kontext. Die Grundlagen der völkischen Ideologie lassen sich historisch an der Entwicklung und Beantwortung der Frauenfrage und der Judenfrage nachvollziehen. In den antisemitischen Stereotypen verschmelzen frauenfeindliche Sexualfantasien mit rassistischen Bildern. Emanzipierte Frauen werden ebenso wie gleichberechtigte Juden und Jüdinnen als Bedrohung der natürlichen Ordnung wahrgenommen. Der sogenannten natürlichen Ordnung. Deswegen möchte ich erst was zur Aufklärung und dem Begriff der Emanzipation sagen. Denn der Begriff der Emanzipation erlangte im Rahmen der Aufklärung an Bedeutung. Er bezieht sich, wie wahrscheinlich alle wissen, weil das in der Schule erlernt wurde, auf die Befreiung von Individuen und sozialen Gruppen aus rechtlicher, politisch-sozialer und geistiger Abhängigkeit und ist verbunden mit der Forderung nach der Erlangung von Mündigkeit und Selbstbestimmung. Der Entstehungskontext ist der Kampf des Bürgertums gegen die alte Ständeordnung und den Absolutismus. Dementsprechend umkämpft, gekennzeichnet von Widersprüchen und Gegenbewegungen, stellte sich auch der Transformationsprozess dar, als dessen Ergebnis der männliche weiße Bürger als neue ethische und kulturelle Größe des Menschen erschien. Als Selbstverantwortliches, das ist jetzt ein Zitat, durch Bildung, Berufspflicht und tätige Sorge am Gemeinwohl partizipierendes Individuum galt diese spezifisch moderne Leitfigur, dieser spezifisch männliche Mensch als autonom handlungsfähiges, mit sich identisches Subjekt, zugleich immer auch als alleiniger Inhaber und Sachverwalter des modernen Kanons von universalistischen Freiheits- und Gleichheitsrechten. Das hat Claudia Honecker geschrieben. Zur Judenfrage. Die Frage nach der Emanzipation der jüdischen Bevölkerung in Deutschland wurde erstmals gegen Ende des 18. Jahrhunderts diskutiert. 1871 verfasste der preußische Kriegsrat Christian Wilhelm Dohm auf Anregung des Philosophen Moses Mendelssohn, der vielleicht auch einigen ein Begriff ist, war ein sehr bekannter jüdischer Philosoph, eine Streitschrift unter dem Titel Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Er forderte darin die Befreiung der Juden aus der Unmündigkeit und eine rechtliche Gleichstellung mit der christlichen Bevölkerung. Seine Ausführungen wurden allerdings deswegen sehr unterschiedlich aufgenommen, weil von christlicher konservativer Seite die Befürchtung geäußert wurde, dass eine Zurückdrängung der Christen durch die Juden drohe. Und Mendelssohn und der Humanist Wilhelm von Humboldt kritisierten hingegen, dass die rechtliche Gleichstellung nur schrittweise nach einem langwierigen Prozess der bürgerlichen Verbesserung, wie in dieser Streitschrift festgehalten wurde, der Juden vorgesehen waren. Die Entwicklung in Deutschland war damit anders als in Frankreich, wie auch sonst im Rahmen der Aufklärung. Denn in Frankreich wurde die Gleichstellung der Juden mittels eines einmaligen gesetzgeberischen Aktes verwirklicht, und zwar infolge der Französischen Revolution 1789 mit ihrer Forderung nach Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Und es war auch der Beginn der Epoche der Aufklärung. Und in den meisten damals noch bestehenden deutschen Einzelstaaten wurde dieser langwierige Prozess bevorzugt. Hintergrund dieser Vorgehensweise war die aus dem christlichen Antijudaismus stammende Behauptung der besonderen Rückständigkeit von Juden und Jüdinnen. Die Forderung nach größerer Anpassungsfähigkeit an gesamtgesellschaftliche Gepflogenheiten und nach einer Abkehr von den jüdischen Glaubenstraditionen war damit verbunden. Und es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Integrationsdebatte heute tatsächlich. Also es wurde eine Anpassung gefordert und im Zuge der Diskussion wurde auch die Masse der Juden zum Problem definiert, die einer Verbesserung und Erziehung bedürfe. Als Kehrseite der Aufklärung und ein Abkehr von der christlichen Weltsicht war damit ein weltlicher, nachchristlicher Antijudaismus entstanden und die moderne Judenfrage als Frage nach der Stellung der Juden in der modernen Gesellschaft war geboren und sollte die Diskussion des folgenden Jahrhunderts bestimmen. Verbunden war diese Diskussion mit dem Nationalismus, der sich infolge der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege formiert hatte. Und es wurde damals die Selbstdefinition der Deutschen als Nation angestrebt. Ziel war eben die Vereinigung der verschiedenen Fürstentümer und Kleinstaaten zu einem deutschen Reich. Die Grundlage des Nationalismus war aber wiederum nicht die modernen Ideen der Aufklärung wie in Frankreich, wie Gleichberechtigung, Demokratie und Selbstbestimmung der Menschen, sondern die Ideologie der Romantik. Und damit die rückwärts gewendete Suche nach Vorbildern in einem idealisierten Mittelalter, die Berufung auf alte germanische, urdeutsche Werte, auf Volksüberlieferungen, Lieder und Geschichten aus einer fernen Vergangenheit. Kennzeichen der Romantik sind nationaler Chauvinismus, Pangermanismus, Volkstümelei und Judenfeindschaft mit einem deutlichen Bezug zur christlichen Religion. Publizierende Antisemiten waren Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte. Ähm, die Romantiker haben sich ausgezeichnet, dass sie also durch so eine große Ausmaß an Fantasiebeladenheit, sie galten als exaltiert und irrational. Und namhafte deutsche Schriftsteller hingen dieser Bewegung an, wie unter anderem Clemens von Brentano. Ich weiß nicht, ob diese Namen irgendwem was sagen, aber Juden galten in diesen Erzählungen wie auch schon im Mittelalter als Fremde. Sie kamen als mit negativen Stereotypen beladene Außenseiter vor. Und die Romantiker traten schon ganz früh gegen diese Emanzipations- und Aufklärungsgedanken auf den Plan. Sie gingen insbesondere der Frage nach, woran erkennt man die Juden? Woran erkennt man sie, da sie doch meisterhaft die Kunst beherrschen, sich zu verheimlichen? Das ist so ein ganz bekanntes Stereotyp gegenüber Juden und Jüdinnen, dass sie sich sozusagen nicht zeigen, dass sie sich verstecken, dass man sie nicht erkennt. Also auch eins dieser widersprüchlichen Stereotypen. Das heißt also, in dem Augenblick, wo die Ghetto-Mauern gefallen waren, die mittelalterlichen Ghetto-Mauern, und Juden eben Teil der bürgerlichen Gesellschaft werden wollten und sollten, haben die Romantiker erstmal danach gefragt, was sie denn als Juden kenntlich macht. Im Aussehen, in ihrer Kleidung, in ihren Bräuchen, ja noch in ihrem Geruch. Das Mittelalter hatte Juden mit spitzen gelben Hüten oder dem gelben Fleck kenntlich gemacht. Das war damals sehr verbreitet, also die Kennzeichnungspflicht, die auch dann im NS ja als gelber Stern wieder aufgenommen wurde. Die Edikte, die spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts Juden gleiche Rechte einräumten, schafften damit das Unterschiedensein nicht ab, sondern sie stellten die Frage nach dem Anderssein nur neu und auch schärfer. Und, diese Bilder sind alle aus dem Buch Judenfeindliche Postkarten abgestempelt, heißt es. Und ich weiß nicht, ob man sie jetzt da hinten halbwegs sieht. Es treffen sich also zwei hier als Juden konnotierte, es ist eine Karikatur, Menschen, und der eine sagt, wei geschrien, Joel, was hast du gemacht mit deinem Bart? Und der andere sagt, ass mir doch sollen, wären emanzipiert am ganzen Leib, hob derweil emanzipiert mein Gesicht. Also es ist sozusagen eine Karikatur diesbezüglich, also bezogen auf diese Diskussion der Emanzipation. Und es trifft genau dieses, dass Juden und Jüdinnen sich anpassen, Teil der Gesellschaft werden sozusagen, also in diesen antisemitischen Vorstellungen nicht mehr sichtbar sind. Weil sie sich eben auch äußerlich, das ist ja dieses andere Bild des Juden, das ist ja sozusagen auch so eine Universalisierung eines orthodoxen, eher aus Osteuropa stammenden Judentums. Und das wurde aber universalisiert und galt als die Juden im Allgemeinen, und das andere ist eben dieses Emanzipationsbild. Und aber die typischen Stereotype wie der Beutel, der Hut, die Brille, die Nase sind eben als Karikatur hier auch sichtbar. Und ein zweites Bild, dem Bautzenhausen, unsere Leute auf dem Berg steht da drauf, das ist sozusagen, da sind als jüdisch charakterisierte Männer und Frauen in Trachten abgebildet, und es soll so ein bisschen diese Unmöglichkeit der Assimilation zum Ausdruck bringen. Also es spricht ihnen sozusagen ab, Teil der mehrheitsdeutschen Gesellschaft zu werden, eben weil sie immer anders sein werden aufgrund bestimmter Merkmale und Kennzeichen. Am 7. Februar 1832 hat Ludwig Börne aus Paris auch geschrieben, es ist wie ein Wunder, tausend Male habe ich es erfahren und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei, die anderen verzeihen es mir. Der Dritte lobt mich gar dafür, aber alle denken daran. Sie sind wie gebannt von diesem magischen Judenkreise, es kann keiner hinaus. Der Konstruktionscharakter der Juden ist ähnlich wie bei der Entstehung des Christentums. Dort diente auch das jüdische Volk bzw. die jüdische Rasse als Gegenfolie zur Konstruktion des eigenen deutschen Volkes bzw. der eigenen arischen Rasse. Also ist immer alles in Anführungszeichen zu denken natürlich. Grundlage waren rassistische Theorien, die ersten Versuche, körperliche Merkmale ästhetisch zu bewerten und durch wissenschaftliche Messungen bestimmte Zuschreibungen zu legitimieren, gehen unter anderem auf den Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater zurück. In seinem Hauptwerk Physiognomische Fragmente versucht er nachzuweisen, dass die äußere Form des Menschen, insbesondere die Züge des Gesichts, Aussagen über dessen Charakter zulassen. Das heißt, es ist eine biologistische Argumentation, die eigentlich auch die Wiege des modernen Antisemitismus ist. Und diese irrationalen Ansätze von Lavater, der 1741 bis 1801 lebte, wurden eben in der Romantik auch wieder aufgenommen oder darauf wurde Bezug genommen. Und hatte übrigens auch einen hohen Einfluss auf die deutsche Klassik. Goethe zum Beispiel war Anhänger dieser Auffassungen. Schiller und Herder verfassten Gegenschriften dagegen. Und zu den physiognomischen Studien oder Auffassungen auch nochmal ein Bild, das ist dieselbe Stereotype, Charakterisierung und Kennzeichnung. Naja, weiter ging das, und das kennen wahrscheinlich jetzt viele schon, mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin, der ein Buch geschrieben hat, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Und das lieferte eigentlich das naturwissenschaftliche Gerüst für die Beschäftigung mit den angeblichen Menschenrassen. Darwin hatte festgestellt, dass die Entwicklung der Arten von den Prinzipien Variation, Vererbung und Überproduktion an Nachkommen abhänge und dass der Kampf ums Dasein zur Auslese, also Selektion, führe, wodurch das Überleben der Tüchtigsten, wie er es genannt hat, begünstigt würde. Und diese Theorie wurde in unzulässiger Weise auf die Geschichte der Völker, der Menschen übertragen und als Ergebnis eines ewigen Kampfes von höher- und minderwertigen Rassen interpretiert. Und man muss sagen, dass es nicht Darwin selbst so interpretiert hat. Josef Arthur Graf von Gobineau verlieh diesen rassistischen und biologistischen Forschungen mit seinem Essay über die Ungleichheit der Rassen 1853 bis 55 schrieb er daran eine politische und kulturelle Dimension, denn nach seiner Vorstellung war die Verderbtheit der Neuzeit, die sich für ihn in der bürgerlichen Regierungsform der modernen Staaten ausdrückte, eine Folge rassischer Vermischung, wie er es nannte. Er behauptete, dass allein die sogenannte nordische Rasse bzw. arische Rasse kulturschöpferische Fähigkeiten besitze und deshalb allen anderen Rassen körperlich wie geistig überlegen und zur Herrschaft berufen sei. Der gilt eigentlich als Begründer des modernen Rassismus. Sein Buch, er kommt aus Frankreich, blieb in Frankreich zwar weitgehend unbeachtet, hat aber großen Einfluss auf die deutsche Antisemitenbewegung ausgeübt. Und Chamberlain knüpfte direkt danach an. Und diese Theorien waren eigentlich die Grundlage für einen modernen Antisemitismus, den man eigentlich antimodern nennen müsste, weil er sich gegen alle Errungenschaften der Moderne wendet. Und diese Form des Antisemitismus hat sich im Kaiserreich 1871 verfestigt, das 1871 gegründet wurde. Der historische Kontext, in dem sich dieser moderne Antisemitismus herausbildete, war die sogenannte industrielle Revolution. Und damals setzten sich eben völlig neue ökonomische und andere Verhältnisse durch. Es war das Maschinenzeitalter. Viele Menschen haben sich an Industrieplätzen konzentriert. Es wuchsen schnell neu gegründete, neue große Städte. Es war wirklich eine Zeit des totalen Umbruchs. Es fand häufig Umzug vom Land in die Stadt statt, wo auf engstem Raum schnell errichtete, billige Häuser gebaut wurden. Das heißt, alte Traditionen wie die Großfamilie lösten sich auf. Eine prägende Erfahrung war die Isolierung, religiöse Bindungen und alte Sitten verschwanden. Und es entstanden neue Ernährungsweisen, sexuelle Verhaltensweisen, andere Erziehungsmethoden. Außerdem wurde durch die Erschließung neuer, weit entfernter Märkte die gesteigerte Produktion und die Produktion gesteigert und neue Verkehrswege und Rohstoffquellen erschlossen. Also das heißt, es war wirklich eine sehr neue Zeit Und in dieser Zeit kam es tatsächlich zum Aufstieg geschichtlich. Viele Juden und Jüdinnen, die so eine zweite Chance sahen aus der Armut in den Wohlstand. Im Mittelalter war Juden der Zugang zu handwerklichen Berufen ja versperrt. Und das heißt, sie waren traditionell im Handel tätig und in dieser neuen Gesellschaft haben sie viele Juden und Jüdinnen so eine Chance auf einen Aufstieg gesehen. Und es gibt hier wiederum die fünf Frankfurter, das passt jetzt irgendwie hier. Auch wenn man Vollbild macht, nicht ganz drauf. Es ist auf jeden Fall eine Anspielung auf den Aufstieg der Familie Rothschild. Und hier werden auch lauter als jüdisch konnotierte Menschen in verschiedenen, das kann man wahrscheinlich auch auf keinen Fall da hinten lesen, Positionen beschrieben, also Itzig Bär, da ist auch durch den Namen schon diese Konnotation klar, Professor an der jüdischen Universität, jüdische Universität, ist auch lustig, Frankfurt, Sally Kohn, Leutnant im 1. jüdischen Infanterieregiment, Plattfuß wird er auch genannt, das war so ein anderes Stereotyp, dazu sage ich nachher auch nochmal was, mit den Plattfüßen und irgendwie verschiedene andere in bürgerlichen Berufen stehende als jüdisch konvertierte Menschen sind dann eben noch zu sehen. Also genau, was hatten diese Veränderungen, die ich gerade beschrieben habe, für Folgen? Also viele Handwerker, viele kleine Produzenten, die nicht Schritt halten konnten mit diesen Veränderungen, stiegen sozial ab wiederum. Es gab eine Krise in der Landwirtschaft durch diese neuen Import- und Exportwege. Gleichzeitig wurde die Landwirtschaft technisiert, also viele Landarbeiter verlierten ihre Stellung und zogen eben in die Städte. Es war also eine Zeit der Verunsicherung, Existenzbedrohung und Erfahrung der eigenen Ohnmacht. Und ökonomisch war natürlich die Durchsetzung des Kapitalismus, also auch schon in der Zeit davor, aber verfestigte sich sozusagen. Und die modernen Entwicklungen und alle modernen Phänomene, die eigentlich Misstrauen und Angst auslösen, lösten sowie Neuentwicklungen in der Medizin und Veränderungen des Rechtswesens und ungewohnte ästhetische, wissenschaftliche Konzepte wurden kurzerhand als jüdisch gekennzeichnet, wodurch einfach einfache Erklärungsmuster für unverständliche Entwicklungen gefunden worden waren. Das heißt, dass sozusagen man hat die Moderne, deswegen habe ich vorhin gesagt, es müsste eigentlich antimoderner Antisemitismus heißen, kurzerhand mit Judentum, Jüdischsein identifiziert und dagegen hat sich dann auch der Antisemitismus, in der in dieser Zeit zu so einem umfassenden Welterklärungsmodell geworden ist, hat sich damit auch gegen die Moderne gerichtet. Und genau, ich habe hier nochmal so Berufe. Der Internist, der Herr Rechtsanwalt und der Macher der öffentlichen Meinung. Und die Bilder gibt es auch nochmal größer. Vielleicht sieht man es besser, halbwegs. Auf meine Diagnose können Sie Gift nehmen. Das waren halt dann so weiterhin Karikaturen. Der Herr Rechtsanwalt, auch wieder mit so typischen Handbewegungen. Und der Macher der öffentlichen Meinung. Das ist sozusagen auch so eine wesentliche Grundlage für die immer noch bestehenden Vorurteile einer jüdischen Medienmacht, Medienmonopols. Dass sozusagen Juden und Jüdinnen die Presse beherrschen würden. Also Antisemitismus fungierte also als Abwertung der anderen, der Feinde innerhalb der eigenen Gesellschaft und trug zur Identitätsfindung der gerade erst vereinten wirtschaftlich und politisch aufstrebenden deutschen Nation bei. Und das Wichtige ist sozusagen, dass für diese verschiedenen kleinen Fürstentümer ja auch irgendwie so eine gemeinsame Geschichte gefunden werden musste und das Selbstbild aber funktionierte über die Abwertung der anderen, als das also all dessen, was als jüdisch konnotiert wurde. Antisemitismus wurde dann auch in dem Selbstverständnis der Antisemiten als Abwehr einer jüdischen Bedrohung, eben einer jüdischen Macht gesehen und die Konstruktion ist wieder dualistisch, also der deutschen Gemeinschaft, Gruppenidentität, dem sogenannten deutschen Volk, wurde die moderne jüdische Gesellschaft gegenübergestellt, in der das Individuum an höchster Stelle steht, das zweckrational seine Interessen verfolgt und dessen Zugehörigkeit politisch-juristisch geregelt ist und eben nicht über Blut. Und der selbstgenügsamen, gemeinschaftsorientierten deutschen Arbeit in Produktion und Landwirtschaft wurde das kapitalistische Gewinnstreben der modernen Gesellschaft im Handel, der Presse und an der Börse gegenübergestellt und als jüdisch konnotiert. Und hier nochmal so ein Bild zu diesem vorgestellten Aufstieg von Juden und Jüdinnen, eben von den kleinen Verkäufer zum Kapitalisten mit einer zentralen Stellung. Da steht drunter, es ist ein Kreuz auf der Welt, dem einen gehört der Beutel, dem anderen das Geld. Genau, parallel zu der Diskussion um Emanzipation der Juden verlief auch die Diskussion um die Emanzipation der Frauen, verdichtet in der Frauenfrage. Im Laufe des 18. Jahrhunderts setzte sich nämlich mit der Etablierung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch das Modell der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit als Resultat historischer Auseinandersetzungen und Machtkämpfe durch. Andere Vorstellungen von Geschlechtlichkeit und Sexualität, von Homosexualität und Transsexualität wurden eingeebnet und verdrängt. Und die als in der Folge als natürlich beschriebene Geschlechterdifferenz besitzt eine konstitutive Rolle für die Moderne. Denn seit dem 19. Jahrhundert wurden Frauen über die Ideologisierung der weiblichen Gebärmutter, also über eine vorgestellte, unhintergehbare, natürliche Differenz, aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Bereich ausgegrenzt. In der Gleichsetzung mit Naturwesen wurden sie von männlichen Wissenschaftlern als Gattungs- und Geschlechtswesen betrachtet, die staatlicher Familien- und Bevölkerungspolitik unterliegen und damit auch kontrollierbar sind. Auch hier haben wir eine dichotomische Konstruktion. Natur scheint in diesem Kontext als das andere der Kultur. Und an diese Dichotomie knüpfen sich weitere Gegensatzpaare an, die ihr alle kennt, emotional, rational, Herz, Verstand und so weiter. Der historische Hintergrund ist eben, dass auch die Frauen angesichts der politischen und kulturellen Umbrüche und im Zuge der Aufklärung ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen einklagten und die Proklamation allgemeiner Menschen- und Bürgerrechte ließ zumindest theoretisch ja auch so eine Hoffnung entstehen auf Gleichberechtigung. Viele Frauen nahmen diese Chancen auch begeistert auf und haben damals irgendwie versucht, ihren Ort in der Gesellschaft neu zu deuten, haben über Rechten und Pflichten von Geschlechtern diskutiert und Humanismus erörtert, also haben sich in diese gesellschaftlichen Diskussionen eingebracht und waren sehr, sehr positiv optimistisch in Bezug auf ihre Möglichkeiten, was sie sozusagen erreichen könnten. Gleichzeitig gab es aber eben auch hier die Widersprüche und Gegenbewegungen, denn der Begriff Geschlecht wurde, wie ich schon gesagt habe, zum biologischen Kern. Früher im 18. Jahrhundert wurde der Begriff Geschlecht übrigens dazu verwendet, Abstammungsgemeinschaften zu definieren, also genealogisch, wie das Menschengeschlecht oder das Geschlecht der Hohenzollern. Und allmählich im 19. Jahrhundert wurde dann die biologische Beschreibung hegemonial. Am Anfang ging es allerdings noch eher um die Konstruktion komplexer psychosozialer Geschlechtercharaktere und dann wurde aber, wie gesagt, fand so eine biologistische Determination des Begriffs statt. Damit wurde der Ausschluss von Frauen aus der Politik und der Berufswelt zunächst zeitökonomisch begründet, also mit der zeitlichen Unvereinbarkeit mit häuslichen Pflichten, begann aber mit der Zeit immer mehr eben Feld zu gewinnen aufgrund so einer grundsätzlichen Argumentation in Bezug auf körperliche Differenz. Aus der wiederum ebenso, wie schon bei der Judenfrage, soziale Fähigkeiten und Bedürfnisse abgeleitet wurden. Und dieser auch hier sprang die Wissenschaft ein. Es wurde nach wissenschaftlichen Lösungen gesucht und insbesondere der Aufschwung medizinischer Differenztheorien und ihre Querverbindungen mit den Geschlechtertheorien deutscher Dichter und Denker wurden für die innerwissenschaftliche Debatte hier auch tatsächlich relevant und leitete die Entwicklung und den Aufschwung einer universalen Anthropologie ein mit einer Sonderanthropologie der Frau. Also es heißt, eine von polaren, von Gegensätzen beherrschte Sicht der Geschlechterdifferenz konstituierte sich im 19. Jahrhundert als tragende Säule der menschlichen Organisation. Und Geschlecht besitzt damit seitdem eine ahistorische Geltungskraft. Und es wird ihm so eine Universalität zugeschrieben, an der wir uns heute immer noch abarbeiten können. Gleichzeitig mit dem Verschwinden der emanzipatorischen Diskussionen, die zurückgedrängt wurden, wurde auch der Weg für die neu entstehenden Kollektivsingulare der Mann und die Frau an sich geebnet. Und damit ging auch einher die Erfindung sozialer Realitäten in einer bis dahin nicht gekannten Weise. Also das heißt, die Frau und das Weibliche setzten im 19. Jahrhundert unglaubliche Fantasien frei. Und entwickelten sich auch diese Begriffe zum Objekt intensiver Diskurse. Bei dieser Fülle von Abhandlungen über die natürliche Bestimmung der Frau und die daran anschließenden Abhandlungen zur weiblichen Geschlechtsspezifik handelt es sich aber zugleich auch immer um Selbststilisierungen bürgerlicher Männlichkeit. Das heißt, diese Diskussion richtete sich gleichfalls hegemonial an die Männer selbst, und zwar sowohl zu Disziplinierungszwecken als auch zur Konstitution des bürgerlichen Mannes, weil es galt eben auch, sich abzugrenzen von adeligen und bäuerlichen und anderen Männern. Ich lese euch nochmal ein Zitat vor von Claudia Honecker. Dagegen richtet sich nun der zweite Zivilisierungsschub und die bewusste Formierung der neuen Kultur als Männerkultur. Der damalige pathetische Rekurs auf die Griechen zur Wiederentdeckung wahrer Männlichkeit gehört ebenso hierher wie die verzweifelte Suche nach wahrer Weiblichkeit. Es gibt also auch gegen Ende des 18. Jahrhunderts so etwas wie eine genuin politische Männerbewegung mit dem Ziel, den Einfluss der Frauen auf Staat und Politik einzudämmen. Also Männerkultur richtet sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch dient auch zur Selbststilisierung und richtet sich damit auch gegen Männer anderer Klassen und Schichten und ebenso die weibliche Sonderanthropologie. Diente zugleich zur Selbstbestätigung der bürgerlichen Frauen, die sich eben davon auch einen Machtgewinn gegenüber adligen, bäuerlichen oder proletarischen Frauen versprachen. Mit der Durchsetzung der männlichen Bürgern als spezifisch moderne Leitkultur, wie sie eben aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kämpfen hervorging, galt der Mann als Träger der modernen Kultur ohne Geschlecht, konstituierte sich so also als unabhängiges, souveränes und allgemein menschliches. Während der Mann als Mensch sich mit Freiheits- und Besitzrechten ausstattete, wurden den Frauen als das andere über die Kodierung der Geschlechterordnung als natürliche von diesen Rechten ausgeschlossen. Und in die Konstruktion der Geschlechterordnung ist sozusagen immer auch die Konstitution des autonomen männlichen Subjekts eingelassen. Und damit verknüpft es insbesondere das Projekt der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die Institution der bürgerlichen Ehe mit der Familie als Reproduktionseinrichtung und die Aufrechterhaltung der Heterosexualität, wie auch der Ausschluss von Frauen von den Einrichtungen zur Wissens- und Wahrheitsproduktion. Und der Körper fungierte eben als letzter Grund des Geschlechts. Also die Norm ist das Ideal eines männlichen Individuums, das mit Wille, Geist, Kreativität und Selbstbeherrschung ausgestattet ist. Frauen und Juden wurden als das andere definiert. mit anderen emanzipatorischen Zielen, die die Position der Männer bedrohte. Das andere ist im westlichen Denken eigentlich immer mit der Angst davor verknüpft, muss man auch sagen. Und Frauen und Juden wurden aus der auf Vernunft gegründeten männlichen arischen Gesellschaft damit auch ausgeschlossen. Okay, diese beiden Entwicklungen kulminierten jetzt mit der Gründung des Kaiserreichs. Da gab es nämlich eigentlich erstmal wieder eine Phase relativer Emanzipation. Also Juden erhielten erstmals die völlige rechtliche Gleichstellung. Bürgerliche Frauen erhielten größere Spielräume, auch in öffentliche Sphären vorzudringen. Das fand auch Ausdruck in Publikationen und Vereinsgründungen, die sofort zu starken Abwehrbewegungen führten. Besonders beeinträchtigend war der Gründerkrach, eine Wirtschaftskrise, 1873, die 10 Jahre andauerte und das nationale Projekt des Deutschen Reichs ernsthaft in Gefahr brachte. Und in dieser Zeit wurde auch übrigens der Begriff des Antisemitismus geprägt von Wilhelm Marr, einem Journalisten. Antisemitismus wurde in der Zeit zum Welterklärungsmodell. Und es war kein Problem, so widersprüchliche Elemente wie die Verbindung von Juden mit Kapitalismus und Kommunismus oder als besonders einflussreich und als besonders schwach darin zu integrieren. Was ist jetzt die Verbindung von Antisemitismus und Sexismus? Es gibt so verschiedene Ebenen. Einerseits waren es häufig dieselben, die sich antisemitisch und frauenfeindlich äußerten. So zum Beispiel der Historiker Heinrich von Treitschke, der hat den berühmten Satz geprägt, die Juden sind unser Unglück. Was daran wichtig ist, an diesem Treitschke ist, dass er eigentlich, es war eben ein Historiker, der an der Uni lehrte in Berlin und den Antisemitismus erst salonfähig machte, auch in anderen gesellschaftlichen Schichten. Das ist hier ein Bild, wo dieser Satz, die Juden sind unser Unglück, abgedruckt ist, gleichzeitig wieder mit so einer Stereotypisierung der Menschen. Und zwar sind da die Namen eingelassen, die als typisch geltenden jüdischen Namen, Kuhn, Sarah, Meier. Und darunter steht eben Prof. Heinrich von Treitschke. Es war eben auch wichtig, dass ein Professor war, der diesen Ausspruch tat. Derselbe sprach in einer Vorlesung davon, dass Obrigkeit ist männlich, das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht. Ähnlich ist es auch mit so einem deutsch-nationalen Handlungsgehilfenverband. Die haben zum Beispiel, also ganz viele Vereine haben in der Zeit sogenannte Arierparagraphen eingeführt, die den Ausschluss von Juden und Jüdinnen begründeten und gleichzeitig in ihren Artikeln frauenfeindliche Statements von sich gegeben. Diese antisemitischen und sexistischen Stereotype fanden bald Eingang in die Alltagskultur, was ich jetzt eigentlich schon gezeigt habe, nämlich mit diesen Karikaturen, Flugblättern, Parteiprogrammen. Und es gab so ein Repertoire von Bildstereotypen, die auch immer wieder variiert wurden. Und was an diesen Postkarten eigentlich wichtig ist, dass sie damals in unglaublich großer Auflage produziert wurden, verbreitet wurden, durch viele Hände gehen. Also dass diese Bilder tatsächlich auch viel gesehen wurden. Wie gesagt, aber es gab auch Zeitschriften und Vereine, also es an allen Stellen sozusagen. Zur Überlagerung von Sexismus und Antisemitismus, es fand gleichzeitig so eine Sexualisierung des Antisemitismus und eine Ethnisierung der Frau statt. Und es gibt auch einen historischen Hintergrund. Es wanderten in dieser Zeit sehr viele jüdische Familien aus Osteuropa ein, vor allen Dingen, weil sie vor Pogromen in Russland und Polen geflohen sind. Und sie wurden nicht besonders freundschaftlich aufgenommen in der christlichen Gesellschaft. Und jüdische Frauen erfüllten dann häufig als männlich konnotierte Aufgaben. Das heißt, sie waren im Handel tätig, verdienten Geld, versuchten Familienangelegenheiten zu regeln, bewegten sich damit in der öffentlichen Sphäre, die sich ja gerade als männlich etabliert hatte wieder, während viele der Männer, die tatsächlich häufig orthodox waren, eben studierten, zu Hause blieben und deswegen als passiv erlebt wurden. Diese scheinbare Vertauschung der geschlechtlichen Rollen, deren Aufrechterhaltung eigentlich so ein zentraler Bestandteil der Arbeitsteilung und damit eine Grundbedingung der bürgerlichen Gesellschaft war, führte zu dem Vorwurf an Juden und Jüdinnen, diese durcheinander zu bringen und somit die Stabilität des nationalen Kollektivs zu gefährden. Je weiblicher die Frauen sind, je männlicher die Männer, je intimer das Familienleben, desto gesünder die Gesellschaft und der Staat, war so eine weit verbreitete Auffassung. Karikaturistische Verarbeitungen fanden diese Umkehrung, die als Umkehrung erlebte Geschlechterverhältnisse in Bildern von der verkehrten Welt, die eben wiederum durch antisemitische Postkarten verbreitet wurden. So, das kann man gar nicht sehen. Von deinem Phlegma-Freund hast du noch nichts verloren, du Ärmster bist und bleibst zum Simandl geboren. Ich habe leider immer noch nicht rausfinden können, was das Simandl ist. Aber es geht hier auf jeden Fall darum, die Frau geht aus dem Haus auf dem Rücken des Mannes, wieder als jüdisch dargestellt, sitzt ein kleiner Junge mit Peitsche, dem anderen kleinen Kind gibt er die Flasche. Und das ist sozusagen, und davon gibt es eine ganze Serie von Bildern, die eben Juden und Jüdinnen in verschiedenen Situationen zeigen, am Arbeitsplatz, beim Besuch des Kurbades, im Haushalt und so weiter. Und es werden immer übermäßig große, teilweise hosentragende, dominant agierende Frauen kleinwüchsigen, ängstlichen und nicht eigenmächtig handelnden Männern gegenübergestellt, die durch Namen oder physiognomische Überzeichnungen als jüdisch gekennzeichnet sind. Und ich habe noch ein paar Beispiele dafür. Das hier ist jüdischer Heldenmut. Ist wieder eine Postkarte und unten drunter steht: Bleibe ruhig, Rebecca. Er kehrt sich wieder um, wenn er dich näher betrachtet. Der Mann versteckt sich dahinter der Frau. Hier jüdisches Paar im Bade, eine Postkarte von 1900. Naja, seht ihr selbst. Und in diesen als bedrohlich konstruierten Frauen gibt es eben teilweise auch sehr starke rassistische Konnotationen, antisemitische sowieso, während der Mann verweichlicht und lächerlich wirkt. So, genau. Männliche Juden wurden dementsprechend auch eben oft als weibisch oder effeminiert dargestellt, konstruiert. Da nämlich die in die deutsche Gesellschaft nicht integrierte männliche jüdische Bevölkerung als alleiniger Bezugspunkt für die universellen Menschenrechte galt, wurden sie dadurch als andersartig gekennzeichnet und damit wiederum als natürlich different ausgegrenzt. Also diese vermeintliche Andersartigkeit ist natürlich ausgehend von der männlichen Norm gesehen und Juden wurden dann als weibisch abweichend definiert. Der jüdische Körper galt auch als dekadent und degeneriert. Die ihm zugeschriebenen Plattfüße, das war sehr beliebt, der hinkende Gang, der schwächliche Brustumfang, zeichneten Juden in dieser Vorstellung für militärische Aufgaben als untauglich. Und das hat sich dann zum Beispiel in so einer Postkarte niedergeschlagen. Der kleine Kohn. Kohn war so eine ganz weit verbreitete Figur in dieser Zeit. Das ist ein jüdischer Name. Und der kleine Kohn, das war eigentlich so ein feststehendes Bild, auch irgendwie so ein zentraler, hat ganz zentral immer einen Spott auf sich gezogen. Der kleine Kohn mit der Nase unter dem Mars steht da, lauter irgendwie Männer drumherum, die lachen und sich amüsieren über den Körperbau des hier als Juden dargestellten. Da gibt es noch so eine ganze Reihe anderer Bilder. Hier geht es um Gruß vom Turnfest. Das ist auch wieder so eine Postkarte. Diese kleine Figur soll hier der Jude sein. Der kleine Kohn von der Wiege bis zum Grab. Ich habe gesagt, es gab so eine ganze Serie von Bildern vom kleinen Kohn, die Hochzeit des kleinen Kohn. den Kohn mit seiner Kalle, die Hochzeitsgäste alle, die kann man hier jetzt sehen. Wie ist die Braut so schön? Jetzt macht man nun nach alter Weise, nach Bändchen eine Hochzeitsreise. Steht drunter. Ein anderes zentrales Diffamierungsmittel war eben noch die Darstellung von einer als weiblich identifizierten Körpersprache, also jetzt steht drüber und so ein schmeichelndes Reden, näselndes Reden, Preisen mit viel schönem Reden steht da und diese Hände sollen angeblich so eine typisch jüdische Gestik wiedergeben, darstellen. Gleichzeitig eben war eine weitere Zuschreibung Ängstlichkeit, mangelnde Tapferkeit, das haben wir schon gesehen. All das sollte auf jeden Fall die Unmöglichkeit der Assimilation unterstreichen. Die Zuschreibung einer jüdischen Sexualität in die Sphäre der Promiskuität und Homosexualität unterstreichen noch diese Konstruktion. Es gab damals zum Beispiel eine Dissertation, die sehr breit rezipiert wurde, und zwar von Otto Weininger, der selbst jüdisch war. Und der schreibt eben dieselben Eigenschaften, die ich gerade aufgeführt habe, Judentum zu, und zwar nicht eben als dem Judentum als Religion, sondern als Geistesrichtung und psychischer Konstitution. Und sagt, über einige Völker werde eben ein größeres Quantum an Weiblichkeit ausgestreut, zu denen gehörten Neger, Chinesen, aber eben auch Juden. Und das ist deswegen wichtig, weil es halt so eine weit verbreitete Vorstellung damals war und diese Arbeit zum Beispiel auch weit rezipiert wurde. Wobei er aber gleichzeitig das Weibliche und das Jüdische auch als Teil des Arischen selbst ausmacht. Wer immer das jüdische Wesen hasst, der hasst es zunächst in sich selbst. Und dadurch, dass es sozusagen so eine innere Bedrohung ist, also immer die Bedrohung schwach, nicht hart genug, nicht stark genug zu sein, verlangt es umso dringlicher nach einer Lösung gegen diejenigen, die für diese Bedrohung stehen, die es aber auch im eigenen Selbst gibt. Also es heißt, Antisemitismus und Sexismus fungierten in dieser Zeit als kulturelle Codes, das ist so ein Ausdruck von Shulamit Volkov, und sie dienten der Selbstversicherung und Einordnung der anderen in das andere Lager. Und dabei verknüpfen sich sozusagen Antisemitismus, Sexismus, Rassismus, wie wir gesehen haben, und eben Kulturkritik oder Kritik an der Moderne, oder Kritik ist zu viel gesagt, Ablehnung der Moderne, als Teil eines Weltbildes. Und das dient zugleich so einer Selbstversicherung des völkischen Kollektivs. Die politischen Bewegungen des Antisemitismus und des Völkischen entwickelten sich teilweise auch unabhängig voneinander, näherten sich aber besonders in der Zeit nach der Gründung des Kaiserreichs eigentlich immer mehr an, als es eben die Notwendigkeit gab, für diese zersplitterten Fürstentümer und Kleinstaaten diese gemeinsame Geschichte zu konstruieren. Und wurden dann zu unhintergehbaren Gemeinsamkeiten, die wiederum das deutsche Wesen, das, was als deutsches Wesen vorgestellt wurde, zu definieren sollten. Und es gab eben immer eine Gefahr, eine Bedrohung des deutschen Wesens durch Krankheit und Tod. Und es gab so eine Fantasie der organischen Verfasstheit des Staates. Das spielte von Anfang an eine wesentliche Rolle in der völkischen Bewegung. Also Staat wurde als lebendiges Wesen, als Organismus aufgefasst, der gefährdet und deshalb zu schützen sei. Die natürliche Ordnung, nämlich dieses Wesen, hatte auch natürliche Feinde, und in Metaphern von Krankheit, Auflösung und Zersetzung wurden diese gefasst. Und Zersetzung war eben stand für die Infiltration des Volkskörpers durch die anderen. Der Körper des politischen Kollektivs wurde somit zum Volkskörper, dessen Gesundheit vor dem Angriff von inneren und äußeren Feinden, also die Juden sind immer die inneren Feinde, weil sie ja im Land leben, äußere Feinde sind dann andere Nationen, bewahrt werden muss. Über diese Vorstellung des lebendigen Organismus bekommt auch dieses Blut eine besondere Rolle in der völkischen Ideologie. Denn die Unversehrtheit des Volkskörpers durch die Reinheit des Blutes, dadurch sollte die Rasse gesichert werden und dafür war wiederum die Frau zuständig. Frauen also sollten rein, naturnah und fern der Weltpolitik sein. Diese idealisierte Weiblichkeit galt dann eben als Fortbestand der Rasse und der weibliche Schoß als Ursprung des Volkes und gleichzeitig als Einfallstor für die Zersetzung. Visualisiert und popularisiert wurde dieses Konstrukt in Bildern, die männliche Juden als Voyeure, Verführer und Verführer von rein weißen, schamhaften Frauen gegenüberstehen, die diesen ohnmächtig ausgeliefert sind, oder die so eine Hypersexualität von männlichen Juden zeigen wollen. Okay, größer. Hier ist so ein Bild, deutsches Mädchen, merkst du nicht, dass der Teufel zu dir spricht, wieder eine Postkarte aus dieser Zeit. Es sind halt immer Bilder, wo jüdische Männer Frauen nachstellen. Hier, Salomon beglückt sich und zwei schöne Christenmädchen steht da drunter. Das sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber es ist auch wieder mit den typischen Charakterisierungen, Stereotypen versehen. Und hier noch ein Bild, jüdische Händler mit Christenfleisch. Das ist jetzt sozusagen nochmal diese Verdichtung von der weißen, unschuldigen Frau und den jüdischen Händlern, die drumherum stehen. Juden galten eben als innere Feinde und als Pfahl im Fleisch des deutschen Volkskörpers. Und die bereits aus dem Mittelalter stammenden Ritualmordlegenden wurden in so einer aktualisierten, säkularisierten Form wieder zum Einsatz gebracht. Und das war eben der Vorwurf des Mädchenhandels, wie wir ihn hier auch abgebildet sehen. Jüdische Männer wurden als zügellos, triebhaft und hypersexuell dargestellt. Die übergroße Nase entspricht zugleich Fantasien von einem übergroßen Phallus. Da ist wieder die Bedrohung der deutschen Männlichkeit, nicht-jüdischen Männlichkeit. Und diese zeitgenössischen Darstellungen sollen eben Abscheu erwecken. Oft sind die Männer, wie wir es auch gesehen haben, fettleibig mit großen Nasen, finsteren Blicken, neben diesen reinen Mädchen, die eigentlich auch schon entsexualisiert wirken, wodurch ihre Nacktheit nicht bedrohlich, sondern noch schützenswerter erscheint. Also es war ja eigentlich auch nicht üblich, nackte Frauen zu zeigen damals. Und als weiblich vorgestellte Eigenschaften waren dann eben die Unreinheit und so weiter. Diese Vorstellung von der Verunreinigung des arischen Blutes oder von so einer Bedrohung der eigenen Volksgemeinschaft durch sexuellen Kontakt mit anderen, er hatte erstens im Nationalsozialismus war zum Teil zentrales Moment, aber existiert eigentlich auch noch bis heute in so Nationalstaatsvorstellungen manchmal, in völkischen. Das heißt, diese Verknüpfung sexistischer und antisemitischer Motive im 19. Jahrhundert war so eine wirkmächtige Konstruktion von einer Bedrohung, nämlich einer jüdischen Bedrohung, einer Bedrohung durch Frauen, durch die sich auch Abwehr formiert hat. Und vor dem Hintergrund der Bedrohung durch die Juden wurde die deutsche nicht-jüdische Frau zur Hüterin und Behütenden. Das heißt, wenn sie sich auf diese Krankheitskeim eingelassen hat, wurde sie auch ausgeschlossen aus dem Volkskörper. Und hier nochmal ein Bild, das vielleicht auch viele von euch kennen. Das stammt aus dem Nationalsozialismus. Also ist nicht mehr aus der Zeit des Kaiserreichs, sieht man ja auch. Aber das war die Vorstellung eigentlich, in der es kulminierte sozusagen, dass hier im Vordergrund ist sozusagen die deutsche Frau, nicht jüdische Frau. Die Gefahr besteht, dass sie irgendwie verunreinigt wird von einem jüdischen Mann. Und dann haben wir hier den Sarg, dann kann nämlich Deutschland zu Grabe getragen werden. Das ist die Angst und die Konstruktion sozusagen. Und was das Gefährliche an dieser Bedrohungskonstruktion ist, dass sie halt sozusagen eine besonders schlagkräftige, nachhaltige Abwehr begründen soll oder legitimieren soll. Also wenn man der Volkskörper besonders bedroht ist, rechtfertigt es eben auch eine gewaltsame Verteidigung. Nochmal kurz zusammenfassend, Antisemitismus und Sexismus finden sich also sowohl in diesem Stereotyp der jüdischen Matrone, die sich durch besondere Beleibtheit und Hässlichkeit auszeichnet. Das ist wieder eine Postkarte, akoschere Meermix steht da drüber. Was ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, diese Postkarten sind halt oft so mit jiddischen Texten, die ja durchaus auch zu verstehen sind, aber so jiddisch angehauchter Sprache versehen. Und ein weiteres Motiv ist eben dieses Motiv jüdischer Männer als Spielball selbstbewusster Frauen. Das war auch sehr verbreitet. Hier haben wir den Zudringlichen, so ein winziger Mann, der irgendwie auch als jüdisch konnotiert, der irgendwie so als um Aufnahme bittet. Oder hier ist dann wirklich der Spielball. Das sind auch alles Postkarten. Alle so um 1900 entstanden, verschickt. Prosit Neuer, einmal im oberen Bild eine Frau, die mehrere jüdische Männer an der Leine führt, im unteren eine, die sich wehrt sozusagen, abgeblitzt steht da. Und auch in, hier bezogen auf Sexualität, war es in diesem antisemitischen Vorurteilsensemble, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist generell ein Kennzeichen des Antisemitismus, niemals ein Problem, verschiedene Gegensätze zu vereinen. Also jüdische Männer werden einerseits als weibisch oder effeminiert dargestellt und zeichnen sich durch besondere Schwächlichkeit und Ängstlichkeit aus und stehen unter der Obhut einer mannhaften jüdischen Frau, wie aber auch als hypersexuell und verführend. Zugleich wird eben eine jüdische Macht in Medien, an der Börse, im Handel konstruiert. Die Juden sind hypersexuelle, werden dargestellt als hypersexuelle Mädchenhändler. Ebenso haben so gegensätzliche Vorstellungen in der Konstruktion und Bildern der jüdischen Frau niemals im Wege gestanden. Nämlich die jüdische Frau hier gekennzeichnet Rebekka im Bade durch besondere Hässlichkeit, der auch noch im Hintergrund die nicht-jüdische Badehelferin, Meisterin, weiß der Kuckuck was, gegenübersteht. Und dann gibt es aber eben auch immer wieder die Bilder von der schönen Jüdin. Und eine Stimme von oben, Mahlzeit, Freilein, die aber auch bedroht ist von anderen jüdischen Männern wiederum. Das ist die schöne Jüdin, das kann man an dem Namen erkennen. Diese Bilder heißen dann nämlich immer, also auch hier im Hintergrund sind zwei Gestalten, das sollen Juden sein. Diese Bilder heißen dann immer sowas wie Sarah, Rebekka im Bade, Susanna im Bade haben wir hier. Und es gibt eben diese Bedrohung. Die aber 93 in so einer rechten Publikation erschienen ist. Shalom. Da sehen wir wieder hier, da ist auch noch für die ganz Dummen, die es so noch nicht verstehen, tatsächlich unten deutsches Volk. Die Frau mit dem Kind ist das deutsche Volk, das durch Juden und Jüdinnen bedroht, extra hingeschrieben worden. Als würde man sonst nicht drauf kommen, dass das vielleicht damit gemeint sein könnte. Und ich fand so ein bisschen, dass diese Bilder von so einer besonderen Hässlichkeit sich auch in so einer Karikatur wiederum finden. Ein ganz anderer Kontext, das Blut eines palästinensischen Kindes, ein Geschenk für den Muttertag steht da drunter und das spielt halt auf diese Ritualmorddebatten an, aber ich fand es bemerkenswert sozusagen, wie auch dieser Mann und diese Frau hier gezeichnet oder vorgestellt sind. Was man vielleicht noch zu den Postkarten sagen muss, ich meine, Karikaturen sind natürlich immer Überzeichnungen und es gab sehr viele Überzeichnungen in dieser Zeit, aber das in diesen Postkarten spiegelt sich ganz einfach der Antisemitismus auch der Zeit auf eine bestimmte Weise. Und wo man heutzutage solche Bilder wiederfindet, sind in Publikationen aus unterschiedlichen Spektren der extremen Rechten. Also in so Fancies und in Publikationen der Skinhead-Szene. Aber vielleicht sage ich dazu einfach noch was, wenn ihr Fragen dazu habt, dann mach erstmal einen Punkt. Und wir können gemeinsam darüber nachdenken, wo solche Bilder wieder auftauchen.